SWR 2 Wissen. Sei gegrüßt, Erdbewohner. Im Computerraum einer Ganztagsgrundschule am Stadtrand von Bremen. Zwei Dutzend Kinder haben es sich in der Mittagspause vor den Bildschirmen gemütlich gemacht, allein oder zu zweit. Lydia und Lavanya aus der 2a sitzen unter ihren Kopfhörern und häufen per Mausklick virtuelle Reichtümer an. Wir müssen diese ganzen Stäben umbauen, damit wir Geld kriegen, so Euros. Und wir gehen gleich wieder raus, wenn wir alles zu Ende haben. Und wir wollen gucken, wie viel wir Stäbe haben. Guck mal, hier mussten wir 0 haben und hier wieder 0 und hier 9. 6. 6, 9. 6. Und jetzt haben wir gewonnen. Wenn wir es zu Ende gebaut haben, dann kriegen wir 40 Euro oder so. Das digitale Klassenzimmer. Chancen und Grenzen des computergestützten Lernens. Eine Sendung von Dirk Asendorf. Über 1 Million Computer stehen inzwischen in Deutschlands Schulen. 3/4 davon sind ans Internet angeschlossen. Zahlreiche Studien dokumentieren diesen Erfolg eines Kraftakts, für den sich Bund, Länder und Industriesponsoren in den letzten Jahren zusammengetan hatten. Im Vergleich mit anderen Industrieländern hinkt Deutschland zwar noch hinterher. In Skandinavien, den USA, Australien oder Ungarn stehen 2- bis 3-mal so viele Computer für den Unterricht zur Verfügung. Trotzdem sieht nur jeder dritte deutsche Schulleiter, und das ist deutlich weniger als in anderen Industrieländern, mangelnde Hardware-Ausstattung als Problem. Noch vor einigen Jahren war unter deutschen Lehrern die grundsätzliche Ablehnung digitaler Lehrmittel weit verbreitet. Heute ist sie verstummt. Verflogen ist allerdings auch die anfängliche Euphorie. Denn oft fehlen überzeugende Konzepte, wie die digitalen Klassenzimmer sinnvoll mit Leben gefüllt werden können. 43% aller Schulleiter beklagen einen Mangel an geeigneter Software für den Unterricht. Einer von ihnen ist Uwe Heer, Leiter der Bremer Ganztagsgrundschule mit dem einladenden Computerraum. Ein Großteil der Lernsoftware, die in einem Nebenzimmer 2 hohe Regale füllt, wurde selten oder nie benutzt. Im Dauereinsatz ist lediglich die schlaue Bande. Das sind Lernabenteuer, bei denen man bestimmte Aufgaben in deutscher Mathematik lösen muss, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist hier in der Schule sehr beliebt. Und das haben wir aber auch schon seit Jahren im Programm. Und wir haben es eigentlich wenig geändert, weil die Kinder wechseln ja immer. Von daher bleibt es immer wieder neu. Gedacht ist es ja, dass diese Rechner auch in den Unterricht einbezogen werden. So ist es eigentlich geplant. Aber trotzdem muss man ehrlich sagen, dass es manchmal auch wirklich nur ein Pausenfüller ist. Allerdings ein ziemlich beliebter. Und das nicht erst in der Grundschule. Schon in manchem Kindergarten drängeln sich die Kinder um Tastatur und Bildschirm. Die Hamburger Pädagogin Anke Steenken hat versucht herauszufinden, was den Reiz dabei ausmacht. Die Möglichkeit, dass alles ganz anders ist, als wir es sehen und erfahren. Vielleicht auch eine Stufe der Abstraktion, eine andere Stufe des Spiels. Es ist wirklich anders zu sehen und anders zu denken. Wobei übrigens in Kindergärten die Erfahrung gemacht wird, dass Kinder daran auch ermüden und es dann vorziehen, lieber doch mit anderen Kindern und auch Erwachsenen zusammenzuspielen und etwas zu machen. Also es muss wohl schon auch etwas geben, was mehr an dem Leben hält, was wir als das Echte kennen oder als das Wirkliche. Man kann in virtuellen Welten Erfahrungen sammeln, wie das mit virtuellen Welten vor sich geht. Und das mögen ja auch interessante Erfahrungen sein oder sind es bestimmt, aber es sind nicht die wirklichen Erfahrungen, wobei ich darauf bestehe, unter wirklich etwas zu verstehen, was mit Körpern und Sinn zu tun hat. Auch eine Zentralheizung oder ein Auto verstecken die Wirklichkeit des Feuers oder des Antriebs unter einer glatten technischen Oberfläche und entziehen sie damit unseren Sinnen. Doch der Siegeszug der Computer hat diesen normalen Prozess technischen Fortschritts auf eine neue Dimension gehoben. Davon ist Heide Schellhove überzeugt. Die Informatikerin ist an der Universität Bremen Professorin für digitale Medien in der Bildung. Ich glaube, es ist eine zunehmende Aufgabe auch in der Bildung, das Verhältnis zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt besser verstehen zu lernen. Ich gebrauche auch gerne diesen Begriff des Zauberns. Zauberns mit dem Internet, habe ich neulich mal einen Vortrag genannt. Weil ich glaube, Kinder haben sehr leicht die Vorstellung, das würde sozusagen auf Knopfdruck und dann passiert irgendetwas. Also man sieht nicht mehr die Prozesse, die dahinter stehen, die Arbeitsprozesse auch, die da reinfließen. Und deswegen wäre das wichtig, dafür ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, was dort eigentlich zwischen Virtualität und realer Welt passiert, gerade auch für unsere Jugendlichen, die ja sehr viel sich in der virtuellen Welt bewegen. Schon die Erfindung des Taschenrechners hat die Notwendigkeit des Kopfrechnens in Frage gestellt. Auf ähnliche Weise verändert der Computer das Verhältnis zur Rechtschreibung. Wenn wir Rechtschreiben lernen wollen, dann wird das den Kindern heute nicht mehr so sehr einleuchten, weil sie natürlich Rechtschreibprogramme haben. Das heißt, wir müssen Rechtschreibprogramme für die Schule haben, die aber gleichzeitig in der Lage sind, das Rechtschreiben lernen zu unterstützen. Also das heißt, ihre Funktionalität ein Stück weit deutlich zu machen und damit Kinder auch darin zu unterstützen, besser Rechtschreiben zu lernen und die Prinzipien des Rechtschreibenlernens dann auch kennenzulernen. Wo kann ich mich auf ein Rechtschreibprogramm verlassen und wo nicht? Im Computerraum der Bremer Grundschule sitzen die Kinder nicht nur am Bildschirm. Einige ausgedehnte Rechner haben sie zerlegt, haben Platinen, Festplatten und Speicherchips zu einem großen Kunstwerk montiert. Das macht Spaß und nimmt der Elektronik das Geheimnisvolle. Ein erster Einblick in ihre Funktionsweise eröffnet sich, wenn die Schülerinnen und Schüler im Internet auf Informationssuche gehen. Ich habe zum Beispiel die letzten Wochen biblische Geschichtsunterricht gemacht. Und wir haben recherchiert, was es gibt über Islam, Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Weihnachten. Und es gibt sehr gute Internetseiten für Kinder und es ist durchaus sinnvoll, auch Kinder dort suchen zu lassen und Informationen dann auf dem Rechner für sich abzuspeichern und sich Informationen zu holen. Google oder Yahoo sind für eine Internetrecherche in der Grundschule kein geeignetes Instrument. Die Bewertung der Suchergebnisse fällt schon Erwachsenen schwer. Kinder sind mit Hunderten, zum Teil ironischen, unseriösen oder gar pornografischen Treffern völlig überfordert. Deshalb muss der Lehrer die Suche auf spezielle Webportale für Kinder einschränken, die zum Beispiel von den Kindermedien Kika oder Geolino angeboten werden. Wir gehen in der Regel, wenn wir etwas suchen, auf die Seite blindekuh.de. Und entweder lassen wir die Kinder selbstständig suchen oder wir bereiten das vor, indem wir ein Word-Dokument für alle zur Verfügung stellen, auf denen sie Links anklicken können. Diese Methode der gelenkten Internetrecherche wurde von Pädagogen in den USA unter dem Namen WebQuests entwickelt und wird inzwischen auch auf Fortbildungen in Deutschland verbreitet. Das funktioniert aber nur, wenn man solche offenen Unterrichtskonzepte hat und das dann auch vernünftig einzusetzen weiß, an welchem Punkt das sinnvoll ist, an welchem Punkt nicht. Und von daher steht und fällt, glaube ich, alles mit einer Veränderung auch unserer Lernkulturen an den Schulen. Das heißt, Computer einfach in einem klassischen Unterricht einzusetzen, wie lehrerzentrierten Unterricht, wo dann alle das Gleiche machen müssen, das funktioniert nicht gut. Grundschulleiter Uwe Heer stimmt der Wissenschaftlerin sofort zu. Vorbildlich setzt man ihn dann ein, wenn man individualisiert mit den Kindern arbeitet und Kindern Aufgabenstellungen und Anregungen gibt, innerhalb ihrer Arbeit auch den Computer als Medium mit einzubeziehen. Der Computer hat viele Möglichkeiten. Er bietet die Möglichkeit, individuell zu üben. Er bietet die Möglichkeit, zu recherchieren und er bietet auch die Möglichkeit, zu präsentieren. Das sind alles wichtige Elemente eines modernen, projektorientierten Unterrichts. Ja, schau da vorne. Mittwochnachmittag im Webpunkt eines Sekundarschulzentrums in Bremerhaven. Ein paar Schüler sind gekommen, um zu chatten oder Material für ihre Hausaufgaben im Internet zu suchen. Doch der 12-jährige Marvin hat keinen Bildschirm vor sich, sondern einen ganzen Stapel Arbeitsblätter. Ein- bis zweimal pro Woche kommt er hierher, um sie auszufüllen. Finde zu den vorgegebenen Themen so viele Verben wie möglich. Am Ende zum Beispiel vermeiden, Und jetzt bei Ken zum Beispiel kränken. Und dann das nächste Ten zum Beispiel verbreiten. Und bei Gen zum Beispiel verzagen. Da habe ich jetzt auch was. Singen, bringen. Immer die letzte Silbe, müssen wir es rausfinden. Das Material, mit dem Marvin arbeitet, ist auf seine ganz persönlichen Probleme bei der Rechtschreibung abgestimmt. Am Anfang des 5. Schuljahres hat er ein kleines Lückendiktat geschrieben. Alle fehlerhaften Worte hat sein Lehrer in ein Computerformular eingetragen und an den sogenannten Lernserver geschickt. Dahinter verbirgt sich ein Team rund um den Pädagogikprofessor Friedrich Schönweiß an der Universität Münster. Philipp Klein ist einer seiner Mitarbeiter. Also wir haben zunächst einmal eine riesige Datenbank. Wir haben 48.000 Kinder bereits in Deutschland getestet und von diesen 48.000 Kindern haben wir jeweils zwischen 40 und 60 Wörter erhoben, haben eine Fehlschreibungsdatenbank, die mittlerweile auf mehreren Servern liegt und das wird zunächst einmal abgeglichen. Ist dieses Wort schon in der Datenbank, ist es schon mal aufgetreten und jedes Wort, das da in der Datenbank ist, wurde von Fachdidaktikern diagnostiziert bzw. bewertet. Wir haben 60 Therapeuten, die in ganz verschiedenen Stellen in Deutschland daran sitzen, diese Datenbank weiter zu füttern und es ist uns ganz wichtig, dass da dann die Lehrer wirklich immer auf dem neuesten Stand sind und immer die aktuellsten Analyseergebnisse abrufen können. Wir haben 180 Fehlerkategorien. Und in diese 180 verschiedenen Fehlertypen werden dann die Worte oder die Problembereiche eingeordnet. Nicht der Schüler setzt sich an den Computer. Die elektronische Datenbank wird nur genutzt, um seine Stärken und Schwächen zu bewerten und das darauf abgestimmte individuelle Lernmaterial zusammenzustellen. Das wird dann auf eine CD gebrannt und per Post zugeschickt. Georg Mondwurf ist Marvins Lehrer. Das Spannende ist nun, dass der Lernserver mir hier einen Förderplan vorschlägt für diesen Schüler und bestimmte Prioritäten setzt. Und jetzt kann ich selber also nochmal sagen, das möchte ich entsprechend modifizieren oder die Groß- und Kleinschreibung ist mir viel wichtiger, das möchte ich eigentlich mehr an den Anfang haben. Und dann kann ich diesen Förderplan akzeptieren und habe dann hier zunächst einmal eine Übersicht, meistens Riesenpakete und soll für ein Jahr ungefähr sein. Rechtschreibung kann nicht am Bildschirm erlernt werden. Davon sind die Entwickler des Lernservers überzeugt. Wir setzen den Computer ja nur da ein, wo er Sinn macht, nämlich bei der Verarbeitung von Daten. Da ist er schneller als wir Menschen. Wichtig ist uns, dass die Förderung selbst noch mit dem Kind und mit dem Lehrer stattfindet. Dass da der Computer nicht die Rolle des Lehrers übernimmt, sondern den Lehrer unterstützt, Freiräume schafft, damit der Lehrer dann sich wieder um die Förderung der Kinder kümmern kann. Die Dienste des an der Universität entwickelten Lernservers werden zum Selbstkostenpreis angeboten. 30 Euro pro Schüler und Schuljahr kostet die individuelle Zusammenstellung des Fördermaterials. Marvins Lehrer hält es für eine sehr sinnvolle Investition. Mir war es wichtig, eben mit diesen Geldern nicht loszugehen und 30 Mal den Duden Korrektor zu kaufen, der dann irgendwann in der Ecke liegt und verstaubt, sondern das Geld wirklich auch für die Kinder dann auszugeben. Ich glaube, da ist es besser angelegt. Ich glaube, dass gerade im Bereich E-Learning auch sehr viel Geld schlecht ausgegeben wird und Software dann irgendwo in der Ecke liegt und verstaubt und keiner braucht sie richtig. Und ich denke, das ist hier wirklich vermieden. Und das hat hoffentlich dann eine mehr Nachhaltigkeit als irgendeine Lernsoftware, die dann verstaubt. Also wenn die ein Jahr mit dieser Lernsoftware dann tatsächlich arbeiten oder mit dieser Förder-CD, dann hat sich das dreimal gelohnt, denke ich. Normale Lernsoftware wird nicht für den Schulunterricht, sondern für den sogenannten Nachmittagsmarkt entwickelt. Denn nur bei den Eltern finden die Verlage genug Kaufkraft, um ihre hohen Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Eine Ausnahme ist die von den beiden Schulbuchverlagen Klett und Cornelsen gemeinsam entwickelte sogenannte Lernplattform. Über 500 Schulen in Nordrhein-Westfalen sind darüber vernetzt, nutzen die angebotene Lernsoftware und setzen das online abrufbare Lehrmaterial im Unterricht oder auch für das Selbststudium ein. Rund 1 Million Euro Lizenzgebühren muss das Bundesland dafür pro Jahr an die Verlage zahlen. Mit dem gleichen Geld könnten aber auch weit über 100 Lehrer neu eingestellt werden. Philipp Klein vom universitären Lernserver-Projekt glaubt nicht, dass es sinnvoll ist, Lehrer durch Computer zu ersetzen. Man hat diesen Fehler gemacht, dass man Kind und Computer kurzgeschlossen hat und dann gedacht hat, naja, das erledigt sich schon von alleine, wenn das Kind nur mit dem Computer arbeitet. Das ist, denke ich, ein Trugschluss. Es geht mehr in die Richtung, dass man sich überlegt, wo kann der Computer wirklich differenziert Arbeit abnehmen? Das ist in der Verarbeitung von Daten, zum Beispiel in der Diagnose, um dann Freiräume zu schaffen, sodass der Lehrer dann wirklich mehr Zeit hat, sich um das einzelne Kind zu kümmern. Diese Präsenzförderung ist uns ganz wichtig, dass der Computer wirklich im Hintergrund ist und der Lehrer weiterhin mit dem Kind kommuniziert, mit dem Kind arbeitet. Wir wollen die Rolle des Lehrers stärken. Das ist uns ganz wichtig. Nach einer Dreiviertelstunde hat Marvin sein Pensum an Arbeitsbögen geschafft. Dabei wird er von einer Tutorin aus dem Deutschleistungskurs der 12. Klasse unterstützt. Das macht eigentlich Spaß, wenn man es oft macht. Und wie steht es um die Deutschzensuren? Ja, die werden besser. In meinem letzten Diktat hatte ich eine 2- unangekündigt. Vom Sekundarstufenzentrum an eine Berufsschule. Im Projekt Laila, die Abkürzung steht für Lernen ein Leben lang, haben Auszubildende im Unterricht einen Internetshop programmiert, in dem sie ihre Gesellenstücke zum Kauf anpreisen. Janus Klarmann ist angehender Konstruktionsmechaniker. Natürlich ist es nicht perfekt geworden, noch nicht, aber sagen wir im Vergleich zum eBay, sieht man, wie das aufgebaut ist und sowas kann man auch machen. Also das ist nicht so schwer, wie man denkt, wenn man es am Anfang sieht. Nicht nur mit dem Ergebnis war Janus zufrieden. Gefallen hat ihm vor allem der Entstehungsprozess, der sich deutlich vom normalen Berufsschulunterricht unterschied. Wir konnten uns selber mehr entfalten, mehr überlegen, was wir machen wollen. Und konnten selber den Unterricht ein bisschen gestalten, haben uns gefragt, was wollen wir machen. Und dann haben wir untereinander abgestimmt und wir konnten auch selber die Aufgaben verteilen unter den Leuten. Wir wussten, was der gut kann und dann haben wir gesagt, der macht das und ich mach das. Und das hat gut geklappt. Also das war viel von uns auch gestaltet, nicht nur von den Lehrern oder den Pädagogen. Christiane Koch hat das Laila-Projekt wissenschaftlich begleitet. Der Umgang mit Computern, davon ist sie überzeugt, gehört heute in den Lehrplan jedes Ausbildungsberufes. Im Projektunterricht erzwingt er zudem systematisches Denken. Heutzutage gibt es eigentlich keine Sphäre in der Arbeitswelt mehr, die ohne Medientechnik auskommt. In jeder Werkstatt, jedem Lager stehen Computer und da müssen Metallbauer auch mit umgehen können. Also müssen sie es auch lernen, damit umzugehen. Das sind zwei Komponenten, die braucht man in der Schule, die braucht man in der Ausbildung und die braucht man aber vor allen Dingen im Leben, dass man eben gezielt, planerisch, sortierend mit den Dingen, die einem begegnen, im Leben umgehen kann. Und da kann man nicht früh genug mit beginnen. Und nachdem, wie wir das ausprobiert haben in dem Projekt, ist der Computer ein Instrument, was solche Strukturen zu setzen vermag, also dem Verstand sozusagen hilft, sich zu ordnen. Diese Möglichkeit ist für Grund-, Haupt- und Berufsschüler auch heute noch keineswegs selbstverständlich. Jedes fünfte Kind zwischen 6 und 13 Jahren hat zu Hause keinen Zugang zu einem Computer. Jedes vierte keinen Internetanschluss. Auch in der Altersstufe zwischen 14 und 18 Jahren gilt, je niedriger das Schulniveau, desto geringer die Erfahrung im Umgang mit Computern. Und desto schlechter die Leistungen in Mathematik. Im PISA-Test blieben die Schüler, die zu Hause keinen Zugang zu einem Computer haben, in Mathe um 32 Punkte oder fast ein ganzes Schuljahr hinter ihren computererfahrenen Mitschülern zurück. Sozioökonomische Unterschiede sind aus diesen Zahlen bereits herausgerechnet. Den Berufsschülern ist das durchaus bewusst. Entsprechend hoch war ihre Motivation, sich im Laila-Projekt intensiv mit dem Computer zu befassen. Erstens ist es ein Instrument, mit dem sie eben nicht so viel zu tun haben und wo sie von fern gehalten worden sind, aus welchen Gründen auch immer bislang. Insofern ist es sowieso spannend. Jugendliche, andere Jugendliche, für die ist das selbstverständlich. Also sind benachteiligte Jugendliche, wenn sie mit dem Computer arbeiten, auch Mitmacher, also machen das, was andere auch machen. Und zum anderen, wenn man mit dem Computer handlungsorientiert umgeht, also sinnvolle, interessante Aufgaben setzt, hat es nochmal eine doppelte Motivation. Also das Arbeiten mit dem Gerät und das Arbeiten an einer interessanten Aufgabe, wo dann auch relativ schnell was bei rauskommt. Sogar Texte, also bei Leuten, die nicht gut schreiben können, orthografische Probleme haben und sonstiges, Rechtschreibprobleme, Leseprobleme, die können plötzlich schreiben, weil ihnen der Computer sozusagen dabei hilft. Also es sind ganz neue Erfolgserlebnisse, die sich da auch auftun und damit auch neue Motivationen. Für sehr junge und für benachteiligte Kinder ist der Computereinsatz im Unterricht ein besonders motivierender Faktor. Doch im Gymnasium gilt inzwischen eher das Gegenteil. Heide Schellhove, die Professorin für digitale Medien in der Bildung, hat es beobachtet. Jugendliche, die sich sehr stark fühlen mit ihrem Computer in der Freizeit, sind eigentlich eher dagegen, dass dieser Vorsprung, den sie zum Beispiel gegenüber ihren Lehrern oder Mitschülern haben, jetzt im Unterricht eigentlich genommen wird. Und dieser per se motivierende Faktor, das lässt sich ja nach. Am Gymnasium ist der Computer zum normalen Werkzeug geworden. Motivierend sind höchstens die Inhalte, für die er benutzt wird. Ecuador Radio, de corazón ecuatoriano. Bienvenidos. Zum Beispiel im Chat der Welten. 20 Schulen in Nordrhein-Westfalen haben sich in diesem Projekt mit den Konflikten rund um die Erdölförderung in den Regenwaldregionen Südamerikas beschäftigt. Lehrer aus den Fächern Spanisch, Politik, Erdkunde, Chemie und Biologie haben dafür zusammengearbeitet. Eine Entwicklungsorganisation verschaffte den Schülern per Internet direkten Kontakt mit Vertretern der Industrie, mit Politikern und Interessenvertretern in Bolivien, Ecuador und Venezuela. In einer Projektdatenbank konnten die teilnehmenden Schulen ihre Arbeitsergebnisse untereinander austauschen. Unter dem Namen eTwinning vernetzen sich auf Initiative der Europäischen Union in einem ähnlichen Rahmen gerade mehrere tausend Schulen zwischen Island und Griechenland. Vor technischen Hürden stehen derartige Projekte heute kaum noch. Ohne zusätzliches Engagement der beteiligten Lehrer sind sie trotzdem unmöglich. Egal ob mit oder ohne Computer, Projektunterricht erfordert eben mehr Vorbereitung als klassischer Frontalunterricht. Lehrer, die den zusätzlichen Aufwand nicht scheuen, finden im Internet inzwischen sehr viel Unterstützung. Zum Beispiel im ZUM-Wiki. ZUM steht für den gemeinnützigen Verein Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Er betreibt eine Datenbank, in die Lehrer aus allen Fächern und Bundesländern Unterrichtsmaterial einspeisen. Von einem französischsprachigen Weltatlas aus dem Jahr 1598 bis zu einer Visualisierung der speziellen Relativitätstheorie gibt es dort fast nichts mehr, was es nicht gibt. Weit über 1000 Einträge sind bereits online und täglich werden es mehr. Georg Mundwurf ist einer der Mitgründer des Projekts. Da ist also richtig Betrieb auf diesen Seiten und das mache ich zusammen mit ein paar Kollegen. Einer betreut es von Korea aus, also die englische Version. Wir entdecken das Internet so ein bisschen neu, also wieder so back to the roots, könnte man fast sagen. In der ZUM-Wiki arbeiten 100 Leute ungefähr, die registriert sind und schreiben. Und wie das dann so ist, der ganz harte Kern sind dann 20, 30 Leute, die Tag für Tag diverse Sachen dann machen. Durch alle Fächer querbeet durch Deutschland und das macht allen Beteiligten sehr viel Spaß und ist, glaube ich, auch sehr zukunftsträchtig. Weder die Nutzung des ZUM-Wiki noch die Mitarbeit an seinem Aufbau erfordern besondere Programmierkenntnisse. 65.000 tägliche Zugriffe zeigen es. Doch noch längst nicht alle Lehrerinnen und Lehrer gehen souverän mit den neuen Möglichkeiten um. Ich glaube, die Lehrer sind durch die ganzen Kampagnen, die wir in den letzten Jahren hatten, die Lehrer ans Netz zu bringen und die Lehrer wüssten zu wenig über Technik, sind sie zu sehr verunsichert über ihre pädagogischen Qualifikationen. Und in solchen Fragen ist eigentlich die pädagogische und fachdidaktische Qualifikation gefragt. Also es geht eigentlich weniger darum, dass die Lehrer nun diese Suchverfahren perfekt beherrschen, sondern sie können ja den Kindern, die Kinder, die vielleicht selber die Ergebnisse bringen, helfen, die inhaltlichen und fachdidaktischen Kriterien zu entwickeln. Also das wäre für mich ein Anliegen, auch die Lehrer ein Stück weit von diesem Druck mit der Technik besser umgehen zu können als die Kinder. Oder erst wenn sie perfekt damit umgehen könnten, dürften sie das benutzen, von diesem Druck sie wieder zu befreien, der in den letzten Jahren doch sehr stark auf den Lehrern lastete. Und jeder macht sich lustig darüber, dass die Lehrer zu wenig Technik könnten. Das ist, glaube ich, eine ganz falsche Richtung. Also wir müssen die Lehrer in ihrer pädagogischen Qualifikation stärken und im pädagogischen Selbstbewusstsein auch. Zu solchem Selbstbewusstsein gehört auch die Bereitschaft, sich in technischen Fragen von Schülern helfen zu lassen. Richtig eingesetzt ist so etwas keine Demütigung, sondern eine Bereicherung des Unterrichts. Davon ist die Informatikerin Heide Schellhove überzeugt. Natürlich sind die Lehrer unterlegen. Die haben nicht so viel Zeit, Ich habe auch nicht als Erwachsener, habe ich auch nicht so viel Zeit, mich mit dem Computer zu beschäftigen, wie die Kinder das oft tun oder einzelne Kinder das tun. Und von daher wäre es richtig, sich in diesen Dingen eher auf die Schüler zu stützen. Da können wir Scouts bilden an der Schule, die da gut Bescheid wissen, wie das technisch funktioniert, und die Lehrer stützen sich darauf. Ich glaube, das wird sowieso dieses Lernen der Zukunft sein, weil, also sag mal, ich bin noch aufgewachsen, wo man so dachte, die Lehrer wissen das alles viel besser, was wir in den Fächern lernen. Aber gerade durch das Internet wissen wir alle, das kann nicht mehr sein. Also das heißt, wir wissen aus einem ganz begrenzten Ausschnitt ist unser Wissensgebiet, und das ist deutlich geworden, seit wir den Wissensschatz der ganzen Welt zugänglich haben. Und von daher muss sich auch Frage von Lehren und Lernen in der Richtung ändern, dass wir als Lehrende nicht mehr den Anschein geben könnten, wir wüssten alles. Ciao, Tortellini, Spaghetti, Pizza. Oh, Italienisch kann ich auch. Zurück in den gemütlichen Computerraum der Bremer Ganztagsgrundschule. In der Mittagszeit steht er allen Schülerinnen und Schülern offen. Am Vormittag wird er aber an einzelne Klassen vergeben. Die Lehrer können sich dort auf ihren Unterricht konzentrieren. Um all die kleinen Pannen und die Behebung technischer Macken kümmern sich freiwillige Helfer. Der Computerraum ist natürlich immer noch sehr beliebt bei den Lehrern. Hier bekommen sie auch Unterstützung. Wir haben Tutoren, die hier arbeiten, die helfen, die Kinder in die Arbeit am Computer einzuführen. Die Kollegen fühlen sich da nicht so hilflos dem ausgeliefert. Und deswegen kommen sehr häufig Klassen auch im Laufe des Vormittags hierher. Schulleiter Uwe Heer hat sich jahrelang für die Computerausstattung der Grundschulen stark gemacht. Mit Erfolg. Unter den Tischen surren moderne, vernetzte PCs, darüber leuchten schicke Flachbildschirme. Und im Nebenraum stapelt sich die Lernsoftware. Doch mit der perfekten Technik ist auch Ernüchterung ins digitale Klassenzimmer eingezogen. Die Vision ist weg, dass der Computer uns das Heil bringt. Es ist wieder auf den Boden der Realität zurückgekehrt. Der Computer ist ein Werkzeug wie viele andere. Das hat sich geändert. Und das ist auch gut so. Das war SWR 2 Wissen mit einer Sendung von Dirk Asendorf im digitalen Klassenzimmer Chancen und Grenzen computergestützten Lernens. Das Manuskript zu dieser Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.swr2.de/wissen. Morgen um 8.30 Uhr dann die SWR 2 Aula mit dem Thema Klasse statt Masse, wie funktioniert die Elite-Universität? Es folgen jetzt gleich die Programmhinweise, im Anschluss daran die Nachrichten und dann die SWR 2 Musikstunde mit Hans Hachmann.